Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute mit Bernd Pirat, einem ganz besonderen Gast, den Ali Cologne. Hallo Ali. Ja, hallo Bernd. Könntest du dich für die Leute, die dich noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen und auch kurz sagen, warum ich mit dir spreche? Ja, also ich bin der Ali Cologne. Ich bin Mitglied von der Piratenpartei und einer der Mitkoordinatoren der AG Quiraten. Und wir reden darüber, dass ich mich jetzt schon seit Wochen in dem Thema Beschneidung engagiere und jetzt mittlerweile einen Gegenwind spüre, der einfach langsam gefährlich wird für mich. Genau. Das Ganze ist bei mir aufgelaufen, weil du warst bei der Login-Sendung letzte Woche und gestern Morgen, muss man sagen, um 4-5 Uhr im Mumble wurde halt darüber diskutiert, was denn daraus geworden ist im Nachhinein. Und da haben wir gesagt, oder ich sag mal, der Seelewe und noch ein paar andere haben sich da sehr stark gemacht mit dem Pad. Und da wurde halt auch gesagt, Krähennest soll einen Podcast gemacht. Dann habe ich gesagt, alles klar, treffen wir uns. Und jetzt sind wir hier. Ich würde allen empfehlen, die sich für dieses Thema interessieren, die Login-Sendung zu sehen. Die ist auch schon nach YouTube befreit worden, sollte also nicht aus der Mediathek irgendwann verschwinden. Also da schon, aber dann halt bei YouTube nicht. Und du hattest vor dem Gespräch auch gesagt, dass du auf allen sozialen Netzwerken unter dem Nick Ali Cologne unterwegs bist und dort auch immer gerne angesprochen werden kannst. So, das, ich sag mal, dazu, um die Einleitung hinzubekommen hier. Ja, du sagtest, das, was dann passiert ist, ging gar nicht. Vielleicht fängst du erstmal damit an, wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist. Und wo es dann anfing, dass das Ganze in die Öffentlichkeit ging? Ja, also es fing einfach damit an, das ist jetzt schon Wochen her, dass eben diese Debatte über die Beschneidung losging und ich auch gemerkt habe, dass in den Medien diese Debatte sehr einseitig geführt wurde. Sprich, es waren viele, ja, Vertreter der entsprechenden Religionen diesen Sendungen eingeladen, beziehungsweise viele Frauen, und habe gemerkt gehabt, dass die andere Seite, und zwar die Seite, die sagen, dass sie zu Unrecht beschnitten worden sind und ihnen auch Unrecht angetan wurde, dass die überhaupt nicht vertreten war. Und ich erstellte damals ein Bild auf Facebook, wo ich eben meine Meinung dazu kundgetan habe und auch dargestellt habe, dass ich mich als Opfer der Beschneidung sehe. Und daraufhin wurde mir von einer schwulen Zeitschrift angeboten, ein Interview darüber abzudrucken, was dann auch geschehen ist. Und das verteilte sich in Windeseile im kompletten Internet. Danach meldeten sich die ersten Redakteure, die ja es interessant fanden, dass da jemand ist, der sagt, dass er Opfer von dem Ganzen ist und auch berechtigte Anliegen hat. Und somit kam ich dann in die Sendung Login, beziehungsweise auch in die WDR-Nachrichten, die dann auch den ganzen Tag über mich berichtet haben, letzten Donnerstag. Und ich habe sehr viel positives Feedback bekommen von Menschen, die in der gleichen Situation sind wie ich und die auch sagen, dass es für sie sehr wichtig ist, dass es jemand gibt, der ihnen eine Stimme gibt, die sie selber nicht erheben können, aus Scham, aus anderen Gründen. Und ja, ich stellte mich eben als Stimme zur Verfügung. Leider war es aber auch so, dass neben dem positiven Feedback oder allgemein ja von den Gegnern vorgetragenen Positionen eben sich immer mehr Stimmen drunter gemischt haben, die mich dann wirklich massivst bedroht haben. Und diese Drohungen wurden in vielen Foren niedergeschrieben, die habe ich als E-Mail bekommen. Ich habe hier nächtliche Anrufe bekommen, wo ich beschimpft wurde. Leider war es so, dass meine Telefonnummer im Telefonbuch stand und diese dadurch dann auch ins Internet gelangt ist. Und ich habe ja seit Jahren schon als schwuler Türke mit bestimmten Personen zu kämpfen. Und bei diesen Mails, die ich bekommen habe und bei diesen Nachrichten, habe ich aber gespürt gehabt, dass das in eine Richtung geht, wo es dann wirklich gefährlich für mich wird. Ist ja jetzt mittlerweile auch so weit, dass ich mein Leben selber umgestellt habe. Sei es jetzt mal eine einfache Sache wie nur zum Kiosk gegenüberlaufen, um mir Tabak zu holen. Mittlerweile, bevor ich überhaupt rausgehe, muss ich durch den Türspion schauen, um zu schauen, steht da einer oder nicht. Wenn ich die Treppe runterlaufe, habe ich bei jedem Stockwerk Angst, es könnte jemand um die Ecke stehen. Genauso ist es dann, wenn ich draußen auf der Straße bin, dass ich ein sehr mulmiges Gefühl habe, wenn jemand hinter mir läuft. Und es beeinträchtigt einfach mein Leben mittlerweile. Du hast gesagt, du hast gemerkt, dass es gefährlicher wird. Also, ich sag mal, wir haben jetzt, ich drück das mal ein bisschen salopp aus, wir haben jetzt bei dir zwei Punkte, einmal das Schwulsein, einmal das Besteigungsgegner zu sein, wo du dich ganz klar gegen einen Großteil deines, ich dachte, du hast bei dem Ring gesagt, dass du früher auch Muslim warst, deines ehemaligen Glaubens dich entgegengestellt hast und sehr stark polarisierst. Die alten, oder ich sag mal, die vor dieser Beschneidungsdebatte, die Drohung oder Anruf, die du bekommen hast, inwiefern haben sie sich denn qualitativ unterschieden? Also woran merkst du jetzt, dass das gefährlicher geworden ist? Haben sich andere Gruppierungen gemeldet? Ist der Ton schärfer geworden, oder? Also, jetzt mal von den, in Anführungszeichen, normalen Beschimpfungen, die ich da bekommen habe, über die ich auch hinwegsehe, habe ich auch einzelne Nachrichten bzw. Mails gelesen, wo dann gesagt wurde, da ich vom Glauben abgefallen bin und mich für eine Sache einsetze, die komplett gegen eine bestimmte Religion herausläuft, gehöre ich einfach mundtot gemacht und getötet. Sowas wie ich dürfte auf der Welt nicht leben, weil ich eben diese Religion besudele. Und man feindet mich offen an, einmal mit dem Thema, dass ich Ex-Muslim bin und das auch offen zugebe, ich bin Atheist, also alleine das ist schon es wert, mich zu töten, beziehungsweise weil ich in die Religion von ihnen eingreifen will. Und die Qualität liegt eben insofern, dass wenn man die Meldungen liest, man auch merkt, dass das kein Spaß ist, dass das auch so ernst gemeint ist. Und da fing eben der Punkt an, wo ich wirklich Angst bekommen habe. Ich bin damit über Wochen nicht an die Öffentlichkeit gegangen, weil ich einfach diesen Menschen nicht den Raum bieten wollte, mich ja in Angst leben zu lassen, dass es etwas bewirkt. Bloß mittlerweile ist es so, dass es ein großes Ausmaß angenommen hat. Ich aber auch in vielen anderen Positionen kämpfe und ich fühle mich eben dahingehend sehr alleine gelassen, weil ich das Gefühl habe, dass ich hier in Deutschland der Einzige bin, der sich zu Wort meldet und der ganze Druck auf mir selber lastet. Und ich nehme durchaus religiöse Fanatiker sehr, sehr ernst. Ich meine, wenn Menschen sich in anderen Teilen der Welt für einen oder beziehungsweise für ihren Gott einfach in die Luft sprengen, warum sollte nicht unter diesen, sagen wir mal, 100 Meldungen, die ich bekomme, einer drunter sein, der das wirklich so ernst nimmt, dass er das auch vollenden will. Und das ist eben meine Sorge. Gut, klar, kann man, denke ich, kann jeder nachvollziehen, wenn man diese Nachrichten kriegt, dass man das ernst nimmt und vor allem auch ernst nehmen sollte. Jetzt hast du gesagt, ja, oder aus dem, was du gesagt hast, entnehme ich, dass du immer noch in deinem angestammten Wohnung sitzt und lebst. Und auch in deinem angestammten Bereich, wie du sagtest, Zigaretten beim Kiosk holst und so weiter und so fort. Steht denn da schon was an mit Polizeischutz, mit Umzug? Hast du da irgendwelche Leute, die dir helfen? Oder ja, wie soll das denn jetzt weitergehen, um dem auszuweichen? Passiert da schon was? Also meine Adresse ist Gott sei Dank im Moment noch geheim. Die ist auch nirgends niedergeschrieben, weder im Netz, sonst noch irgendwo. Mit dem Telefon war es so, dass ich dann vor 3 Wochen, als diese Anrufe anfingen und dann auch Druck aufgebaut wurde, ich mir sofort eine neue Telefonnummer bestellt habe, die dann auch geheim bleibt. Also ich wechsle meine komplette Leitung. Und ansonsten werde ich dann eben am Montag mit den Behörden in Kontakt treten. Was mir dann sehr wichtig ist, Volker Beck von den Grünen, der ja auch tagtäglich bedroht wird in einer ähnlichen Weise, ist mit mir in Kontakt getreten und hat mich dann eben überzeugt, dass dieses Aussitzen nichts bringt, so nach dem Motto, das wird schon vorbeigehen, sondern dass man die Bedrohung eben ernst nehmen soll und sich vor allem an das LKA wenden soll. Und das werde ich dann tun. Aber du kannst dir vorstellen, dass das für mich sehr kraftraubend alles ist, dass man sich für ein Thema einsetzt, wovon man überzeugt ist, dass das richtig ist, aber das auch eine Welle auslöst, die dein komplettes Leben ja umkrempelt. Ja, im Prinzip bist du momentan, wenn ich das so sehe, der Einzige, der das sagt, hast du ja gerade selber gesagt, und somit stehst du momentan als Einzelner gegen die komplette oder gegen einen großen Teil der muslimischen sowie der jüdischen Gemeinschaft. Und wenn man dann mit religiösen Leuten, ich sag mal jetzt mit richtigen Fanatikern, die wirklich tief in den Glauben drin sind, dass das ein Druck ist. Also gerade deswegen machen wir das, um den Leuten das ja zu vermitteln. Hast du denn schon mal darüber nachgedacht, die eventuell auch, ich sag mal, neben dem ja, physischen Schutz auch im Grunde in dieser Situation auch den ja, seelischen Beistand, ist jetzt ein bisschen doof in der Situation das so zu nennen, aber trotzdem seelischen Beistand, psychologische Betreuung oder was zu holen. Also jetzt übers Wochenende habe ich mir da nicht so viele Gedanken drüber gemacht, weil ich einfach bei meinem Partner war und abschalten wollte. Das Problem ist, dass er ja da auch irgendwo mit reingezogen wird. Er hat ja auch Angst und also um mich und kennt ja auch die Situation. Also wie gesagt, im Moment gehe ich extra an die Öffentlichkeit, um da einfach Unterstützung zu bekommen, die ich auch in sehr großem Maße bekomme. Das hilft mir auch, aber alles andere muss ich eben privat sehen, wie ich das angehe. Die Ja, Sache ist ja auch die, es gibt ja noch eine andere Qualität. Dadurch, dass diese Bedrohungslage ja bei mir ausgelöst wurde, denke ich, dass ich auf lange Zeit ja auch der Einzige sein werde, der sich überhaupt zu diesem Thema meldet, weil alle anderen jetzt Angst haben. Sie wurden ja vorher schon marginalisiert und als nicht männlich oder Heulsusen oder sonst was hingestellt, aber dadurch, dass jetzt eine Bedrohungslage da ist, werden sich andere auch gar nicht mehr trauen, öffentlich zu reden. Und das finde ich auch sehr schade. Ja, ich hoffe, dass das vielleicht, weiß ich nicht, gerade der gegenteilige Effekt eintritt. Also, ich sag da mal so, ich bin von der Thematik hier überhaupt nicht betroffen. Ich bin nicht gläubiger Katholik und nicht beschnitten und nicht schwul. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, sage ich mal. Aber ich hoffe, dass sich jetzt auch Leute bei dir melden, die mit dir zusammenarbeiten vielleicht. Also es haben sich sehr, sehr viele Menschen gemeldet, also Piraten bei mir. Die Unterstützung ist riesengroß. Es ging sogar dahingehend, dass mir der eine oder andere sogar eine Wohnung angeboten hat, dass ich da untertauchen kann und da bewegt sich etwas. Das, was ich eben so schade fand, wo auch übers Wochenende ein kleiner Shitstorm ausgelöst ist, dass ich mich ja für eine Sache einsetze, wovon ich überzeugt bin, dass ein großer Teil der Piraten auch hinter mir steht und etwas eingetreten ist, was mich sehr geärgert hatte, und zwar, dass Pressemeldungen hier in NRW vorbereitet wurden, die genau konträr zu dem laufen, wofür ich mich eigentlich einsetze. Und das ist für mich insofern ärgerlich, dass ich mich dem allen aussetze und auch drunter leide und dann aus den eigenen Reihen plötzlich kein Halt finde. Und das war etwas, was mich zutiefst geschockt hatte und wo jetzt auch eine neue Kampagne losgetreten worden ist unter dem Hashtag Wir sind Ali Cologne, was ich sehr unterstütze, aber wie gesagt, das ist eine Sache, die ich sehr traurig fand und auch schockierend. Da wäre ich jetzt gleich auch noch drauf gekommen. Ich möchte dann an dieser Stelle auf jeden Fall was sagen, was du in dem Pad geschrieben oder auch gesagt hattest, als diese, wie du gerade sagst, Kampagne losgetreten wurde. Um das also hier auch deutlich zu sagen, hast du gesagt, dass du das schön findest, aber dass die Leute das, dass das kein Gebäsche gegen irgendwelche Fraktionen oder sonst irgendwelche Leute sein sollen in deinem Namen, weil das würdest du nicht unterstützen. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Genau, also ich bin in dieser Aktion selber nicht involviert. Also selber, ich habe sie weder losgetreten noch habe ich die Piraten aufgefordert, etwas loszutreten, sondern das kam aus ihrer eigenen Initiative heraus, nachdem wir da in Mambelang gesprochen hatten über meine Problematik und die einfach empört waren und mir Ja, genau. einfach zur Seite stehen wollten. Ja, das ist ja auch richtig. Aber lass uns diese Pressemitteilungen sind ja von der Fraktion im Landtag, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Lass uns darüber sprechen. Kann jetzt an dieser Stelle auch schon sagen, ich hatte heute Nachmittag schon mit dem Daniel Schwert, den Netten, hat eine kleine Stellungnahme gemacht. Da hatte ich eigentlich auch noch andere eingeladen, aber der war der Einzige, der in der kurzen Zeit heute kommen konnte. Die werde ich auch nachher hier hinten dranhängen, aber wie gesagt, erzähl doch mal, wie das genau abgelaufen ist, wie du von diesen Pressemitteilungen erfahren hast und welche Diskussion da läuft. So, also ich habe einen Tweet bekommen, wo einfach gesagt wurde, dass eine Pressemeldung vorbereitet wird. Und es auch schon ein Pad gibt, wo diese eigentlich schon abgeschlossen drinne steht. Und ich habe mir gedacht, okay, lies das mal. Und als ich dann draufgeklickt habe und diesen Text gelesen habe, war ich einfach zutiefst schockiert gewesen, weil es einfach den Religionen selber komplett das Recht einräumt, ja, Jungen einfach zu beschneiden, dass es ihr absolutes Recht ist. Ich kann mal einen Satz zitieren, an den ich mich am meisten aufgehangen habe. Und das war: Grundsätzlich halten wir die Beschneidung von männlichen Säuglingen oder Kleinkindern aus religiösen Gründen für zumutbar, wenn medizinische Sorgfalt beachtet wird und Aufklärung sichergestellt ist. Und das ist so ein absoluter Freibrief für die Religion, das eben durchzuführen, ohne ja eine Diskussion auszulösen, ob denn die Kinder überhaupt A dazu mündig sind, ob Kinder überhaupt eine Religion zu dem Zeitpunkt haben, dass eine Religion sie brandmarken darf. Und als solche sehe ich die Sache. Und ja, es ist komplett gegen viele Liquid-Feedback-Initiativen, die bei uns gestartet wurden, gegen Pressemeldungen aus anderen Landesteilen. Und das war eben das, was mich schockiert hat, weil es folgt genau dem Wortlaut der Religionen. Und das, was mich am meisten ärgert, ist, dass ich eben für dieses Thema ja eigentlich mittlerweile bekannt wurde und ich nicht mal kontaktiert wurde von niemanden. Genauso bin ich aber auch empört über Olaf, also dem Mitglied des Landtages, der einfach auch eine Pressemeldung rausbringt, wo er sagt, dass die Beschneidung eine sexuelle Handlung ist. Also, da habe ich mich dran empört. Es ist keine so sexuelle Handlung, sondern es greift in die Sexualität, die sich dann später entwickelt, zutiefst ein. Sprich, man wird merken, dass nach der Beschneidung ja eben Sex und bestimmte andere Sachen nicht mehr so sind wie vorher. Und das hat mich genauso empört. Und dass jetzt diese PM vom Daniel einfach als Antwort darauf schnell niedergeschrieben worden ist, unüberlegt und auch kurz davor war, rauszugehen, war eben eine Sache, die hätte nicht passieren dürfen. Zumal, wenn ich diesen Text lese, es ja fast eins zu eins der Text aus seinem Blog ist. Ich frage mich, wer hat darüber diskutiert? Wer hat diesen Text denn überhaupt dann erstellt? Ja, schwierig gerade, weil ich die Antwort darauf eben aufgenommen habe und die nachher abspielen werde. Wie soll ich das sagen? Es ist wieder so eine Diskussion innerhalb der Fraktion, wie sie bei der Anzeige gegen den Minister Borjans war, dass irgendjemand seine Meinung kundtun will und irgendjemand eine Gegenpressemeldung machen will und alles wirrwarr ist. Wie gesagt, ich habe leider nur den NetNerd gehabt zum Gespräch eben. Und da läuft es gerade auch drunter und drüber, was diesen Punkt angeht. Das habe ich rausgehört. Ich kann dir das gleich vorspielen, aber wenn das fertig ist, kannst du das hier im Anschluss anhören, was da genau vor war. Ich habe mir auch den Blog von Daniel Schwert angeguckt, von daher weiß ich, was du meinst. Finde ich, wenn er das in einen Blog reinschreibt, ist das seine private Meinung und nicht offiziell von der Fraktion, was PMs angeht. Wenn das als PM rausgeht, ist das natürlich sehr diskussionswürdig. Was du auch gesagt hast, gerade absolut unverständlich finde. Die Diskussion läuft, es steht einer der Piraten im Mittelpunkt, der hat jetzt danach auch diese Probleme und die Fraktion ruft ihn nicht an und redet mit ihm darüber. Das finde ich richtig problematisch an der Stelle. Also erst als auf Twitter diese Empörung losgebrochen ist, und das war ja, ich kann es ja so sagen, es war ja ein kleiner Shitstorm geworden, und also es war ein Selbstläufer, es war jetzt auch nicht so von mir geplant gewesen. Ich habe bloß gesagt, dass wenn diese Pressemeldung, so wie sie da niedergeschrieben ist, rausgeht, ich mit dem, ja, LV NRW nichts mehr zu tun haben will, weil, ja, ich mich einfach übergangen fühle. Und daraufhin trat man in Kontakt. Ich habe mit Daniel selber auch eine Stunde lang gesprochen, wobei ich sagen muss, dass da eine Veränderung nicht eingetreten ist, sondern ich und zwei andere, ich kann auch die Namen sagen, das ist Pirat Chossi und Marina Weißband, hatten uns dafür entschieden gehabt, uns an einen Tisch zu setzen und einfach eine Lösung zu finden, womit man, ja, ein Punkt findet, wo alle Seiten zufrieden sein können, auch wenn sie federn lassen müssen. Also einen Kompromiss zu finden. Und Das ist eine Sache, die hätte man ja auch vorher eintüten können von unseren Menschen im Landtag, dass man sagt, okay, das sind konträre Stimmungen, auch bei uns in der Parteien. Wir setzen uns alle zusammen und versuchen, einen Weg zu finden. Und das ist auch das, was uns Piraten ausmacht, dass wir zusammenarbeiten und dass nicht einfach Pressemeldungen rausgegeben werden, die auf eine Person begründen, der nicht mal die sogenannte Basis mit hineingenommen hat. Das finde ich einfach schade als Pirat. Wenn ich an dieser Stelle mal meine persönliche Meinung sagen darf, das finde ich nicht schade, das finde ich totalen Kackscheiß. Um es mal hart zu drücken, aber das war jetzt mal wirklich meine private Meinung. Ja gut, ich will jetzt auch gar nicht so hart drüber reden, aber du kannst dir vorstellen, welche Wörter ich in meinem Inneren dafür benutze. Ja, das kann ich mir vorstellen, deswegen habe ich das auch mal laut gesagt, was ich denke gerade. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Fraktion da PR-mäßig und teammäßig, dass da verdammt viel Arbeit noch zu machen ist, wenn wir es überhaupt hinkriegen wollen, da zusammenzuwachsen. Und dass dann jemand, der sich einsetzt und dann diese Folgen hat, darunter leidet, dass die es nicht auf die Kette kriegen, sich ordentlich zu organisieren, das finde ich total bescheiden. Und an der Empörung selber kannst du ja auch sehen, dass sie an der Partei komplett vorbei argumentiert haben. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil sie sind ja eigentlich unsere Vertreter im Landtag. Und wir haben sie auch damals gewählt, um sie als solche da drinnen zu sehen, dass sie auch bei Themen auf uns hören. Und das ist leider nicht passiert. Und das passiert mittlerweile immer öfters. Also jetzt nicht nur bei meinem Thema, auch bei anderen Themen. Und das ist einfach scheiße für die Partei. Man kann sich nicht für bestimmte Sachen einsetzen und dann am nächsten Tag einen Dolch in den Rücken bekommen, in dem einfach was anderes dann behauptet wird, in einer offiziellen Pressemeldung. Und leider ist es so, dass Medien diese Pressemeldungen ernst nehmen und nicht die Stimme nebendran. Ja, genau. Es ist ein deutliches Zeichen, so eine offizielle Pressemitteilung. Und das ist ein vollkommen falsches Zeichen. Also zumindest nicht, wenn man sich vorher nicht drüber unterhalten hat, nicht abgestimmt hat und ich sag mal, mit allen Beteiligten und auch allen Betroffenen, wirklich Betroffenen zusammen abgestimmt hat. Es ist ja auch so, dass ich mich der Diskussion nicht entziehe. Im Gegenteil, ich fordere die ganze Zeit alle Piraten auf, darüber zu diskutieren, damit wir ein eigenes Meinungsbild darüber einfach bilden können, frei. Und man weiß, wie man mich kontaktieren kann und das hätte man einfach nützen sollen. Und jetzt, wo das Kind ins Brunnen gefallen ist, geht's anscheinend nur noch um die Schadensbegrenzung. Und das hätte alles gar nicht eintreten müssen. Ja, und vor allem, ich habe nicht mal eine klare Aussage gekriegt, wie geht das morgen weiter? Die wissen selber nicht, was morgen passiert. Ich finde das erschreckend. Das finde ich auch sehr erschreckend. Also, ja, was soll ich da mittlerweile sagen? Es ist einfach schrecklich. Ja, ich sag mal so, du hast ja eben selber gesagt, wir wollen da nicht, oder du möchtest da nicht drauf rumwäschen oder sonst was. Ich sag mal, das ist jetzt, ich weiß, dadurch, dass ich auch Kontakt zu einigen Abgeordneten zwischendurch habe durch meine Arbeit hier beim Krenes, dass die viel und hart arbeiten und dass die wirklich viel auch bewegen. Aber es gibt halt noch wirklich starke Stellen, wo es ein bisschen hakt und auf jeden Fall eine Nachjustierung stattfinden sollen. Um das auch nochmal zu sagen, damit die Fraktion nicht, da denkt, wir wollen sie jetzt nur böse bashen. Nein, auf keinen Fall. Also mir ist es auch wichtig zu sagen, dass diese Aktionen nicht aus meiner Feder stammen, sondern ich einfach nur ja darauf reagiere und mich auch zur Verfügung stelle. Es ist ja auch so, dass andere mich aus dem Landtag kontaktiert haben und mir auch Hilfe anbieten. Jetzt. Sie haben ja auch selber, also einige haben ja auch selber gar nicht erfahren, welche Problematik dahinter steckt und dass ich in einer Bedrohungslage bin. Und das kann man ihnen nicht vorwerfen. Also was man selber nicht weiß, darauf kann man auch nicht reagieren. Ja, genau. Ich soll dir auch von dem Daniel Schwert nochmal ausreden, das hat er mir eben extra mit auf den Weg gegeben. Wenn die helfen können, die Kölner Piraten, und wenn er helfen kann, sollst du dich auf jeden Fall melden und sie würden was tun. Das soll ich dir ausrichten. Ja, das wird ja dann morgen auf dem Kölner Stammtisch ja eine interessante Zeit werden. Ja, gehst du denn da morgen hin? Weil ich sag mal, wo der Kölner Stammtisch ist, das weiß man und da könnte man dich finden, wenn man hier was wollte. Ich sag's jetzt mal so. Ja, ich weiß, worauf du hinausgehst, aber es ist auch so, ich will mein Leben auch nicht so beeinträchtigen lassen und so beengen lassen, dass ich mein Leben nicht mehr leben kann. Und in dem Moment, wo ich eben, ja, wie soll ich sagen, kusche, gebe ich diesen Menschen ja mit ihrer Bedrohung auch noch recht. Und da bin ich eben der Meinung, dass ich dem kein Fußbreit gebe. Gut, es ist ein mulmiges Gefühl mit dabei. Ich weiß mich auch zu wehren. Ich habe auch mein Telefon mit dabei, um Hilfe zu holen. Aber ich werde es machen. Es ist einfach, ich möchte dem nicht nachgeben. Ja, das ist auch richtig so. Da darf man sich nicht einschüchtern lassen. Nimm dir am besten ein oder zwei Leute mit, die dich begleiten auf den ganzen Wegen. Da kann ich heute über Twitter nachfragen. Da werden sich bestimmt einige finden. Ja, und dann hoffe ich eben, dass die Behörden ihre Arbeit aufnehmen und diese, ja, wie soll ich sagen, Arschlöcher und Idioten dann auch gefasst werden und denen dann auch mitgeteilt wird, dass wir hier in einem Staat leben, wo freie Meinungsäußerung gilt und diese nicht durch Bedrohungen und das Trachten des Lebens nach demjenigen hier erlaubt wären. Also sie haben sich hier den Gesetzen genauso unterzuordnen wie jeder andere auch. Sie können mich gerne beschimpfen, das nehme ich auch gerne auf und auch auf mich, aber es gibt eine Grenze, die darf einfach nicht überschritten werden. Denn sie tun damit ihrem Thema ja auch keinen Gefallen. Das ist ganz einfach, wenn die dann später argumentieren, wird das heißen, ja, sie bedrohen ja Menschen mit anderer Meinung und sie sind ja selber kontraproduktiv mit dem, was sie da machen. Und ich hoffe, dass auch die islamische Gemeinde in Deutschland darauf reagiert und sagt, wir sind dagegen, dass Menschen in unserem Namen beziehungsweise im Namen unserer Religion andere Menschen bedrohen, bloß weil sie eine andere Meinung haben. Genauso wie ich Religion in Deutschland aushalten muss, dass sie da sind und dass sie auch versuchen, sich in den Staat einzumischen, müssen Religionen auch es aushalten, dass es hier in Deutschland Menschen gibt, die eine andere Meinung haben. Deswegen sind wir ein pluralistischer Staat. Genau, Religionsfreiheit bedeutet, man darf seine Religion ausüben, aber es heißt nicht, dass man andere mit drangsalieren darf. Gut, ich hatte mir noch zwei Sachen notiert vor dem Gespräch. Du hattest ja vorher auch schon mal im Mumble gesagt, dass du viele Leute dich anrufen oder kontaktieren und erzählen, dass es ihnen genauso geht. Wäre es da nicht mal eine gute Idee, ein Portal zu machen, wo solche Leute anonymisiert ihre Geschichten veröffentlichen können, um den Ganzen auch wirklich mal, ich sag mal, eine Plattform zu geben, um das aus den verschwiegenen Ecken rauszuholen? Und im zweiten Schritt eventuell daraus dann auch eine entsprechende Bewegung, Organisation, NGO zu machen, die sich damit beschäftigt. Also ich wäre für diese Idee auf jeden Fall. Ich bin jetzt aber nicht so in der Lage, sowas selber einzurichten. Dafür kenne ich mich technisch gar nicht so aus. Aber ich wäre auf jeden Fall bereit, sowas von Anfang an bis zum Ende auch zu begleiten und auch zu unterstützen. Es wäre mir auch wichtig, dass es dort die Möglichkeit geben sollte, dass die Menschen das eben, wie du gesagt hast, anonym machen können, so dass sie keine Angst vor Repressalien haben müssen, aber trotzdem ihre Geschichte dazu erzählen können. Gut. Ich möchte mich in zwei Punkten auf jeden Fall bedanken. Erstens, dass du dir die Zeit genommen hast. Und zum Zweiten auch, ich wusste von dem Problem bis vor ein paar Tagen auch nicht, bis ich das Bild von dir gesehen habe auf Facebook und habe mich jetzt das erste Mal wirklich damit beschäftigt. Es hat mir auf jeden Fall auch die Augen geöffnet, dass es da ein Problem gibt, das sehr kontrovers diskutiert wird. Und ich denke, das geht vielen so. Und falls du jetzt noch irgendwas sagen möchtest an den Zuhörer oder sonstiges, würde ich jetzt einfach mal freie Redezeit einräumen. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig aus dem Stegreif heraus. Ich möchte erstmal den Krähennest überhaupt danken, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, durch diesen Podcast einfach mir auch mal eine Stimme zu geben und nicht nur 140 Zeichen. Es ist einfach schwierig, innerhalb von Twitter über diese Dinge zu reden, weil man einfach sehr beschränkt ist in den Möglichkeiten. Für mich wäre es wichtig, dass andere Piraten einfach zeigen, dass sie Solidarität haben und dass sie eben gegen Gewalt sind und gegen Menschen, die Meinungsfreiheit eben mit Drohungen einschränken wollen. Und ich bin einfach froh, dass sich so viele Piraten bisher gemeldet haben, auf meiner Seite stehen und Solidarität bekunden, weil daraus schöpfe ich im Moment Kraft und merke, dass ich eben nicht alleine dastehe, trotz einiger Beeinträchtigungen. Das ist eben etwas, wo ich jeden einzelnen Pirat ja für danken will, dass er einfach da ist. Schön. Dann sage ich jetzt mal einen Aufruf, dass sich irgendjemand, der TM natürlich wie immer, der Ahnung von Technik hat, sich bei dir melden soll, um diese Plattform eventuell umzusetzen. Da könnt ihr darüber sprechen, weil ich habe, was das angeht, auch zwei Linke und kann dir da nicht helfen. Ich kann nur einen Aufruf machen. Zum Zweiten Unterstützt Ali dabei, dass er jetzt nicht von laut schreienden, mit Morddrohungen um sich schmeißenden Leuten unterdrückt wird. Und zum Dritten, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Und ja, Dankeschön. Ja, gerne geschehen und ich freue mich dann einfach die Antwort von Daniel dann auch nochmal zu hören. Alles klar, die kommt jetzt direkt dahinter und von daher blenden die uns jetzt aus. Krähennest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen, nochmal eine Stellungnahme aus Sicht der Fraktion. Ich hatte mehrere Mitglieder der Fraktion angeschrieben, unter anderem den NetNerd, den Thos23 und den Erwe Lupo und gefragt, ob sie in der Kürze der Zeit bereit wären, kurze Stellungnahme zu machen. Leidlicherweise hatte nur der NetNerd Zeit, aber der ist jetzt mit mir hier. Hallo Daniel. Hallo, bist du da? Ich bin noch da, aber das hat in der Mitte der Satz aufgehört. In Kürze der Ah. Zeit. Ja, dann versuche ich das nochmal. In der Kürze der Zeit hat halt nur eine Zeit. Deswegen sage ich erstmal Hallo Daniel. Hallo. Ja, der Daniel hat mir vorher verraten, dass er da jetzt so ein bisschen parteiisch ist, weil er eine Seite von den eingeladenen Leuten darstellt. Trotzdem würde ich ganz gerne kurz bitten, mal objektiv zu erzählen, wie der Sachstand deiner Fraktion bezüglich der Pressemitteilung momentan ist. Ja, vielleicht hole ich mal kurz aus und erzähle kurz, was genau passiert ist. Begonnen hat das Ganze am Donnerstag. Da ist ja seitens des Ethikrates war zu erwarten, dass seitens des Ethikrates eine Stellungnahme bezüglich dieser Beschneidungsdebatte zu erwarten ist. Daraufhin hat ein Fraktionsmitglied, und zwar der Olaf Wegner, auf der internen Fraktionsliste angefragt, er würde eine Kontrabeschneidungs-PM-Pressemitteilungen vorbereiten und wer sich daran beteiligen wollte. Daraufhin habe ich dann drei Punkte dazu kritisiert zu dem Ganzen. Erstens, dass diese Diskussion nicht in der internen Fraktionsliste, sondern in der offenen Mailingliste der 20 Piraten stattzufinden hat. Zweitens, dass es in der Frage keinen Konsens und keinen Basisbeschluss gibt. Wir haben also keinerlei Mehrheitsmeinung dazu vertreten. Und drittens, ich persönlich anderer Meinung sei und dass ich, falls es da eine Pressemitteilung seitens Fraktionen oder Fraktionsmitgliedern zu gäbe, einfach meine abweichende Meinung zu Protokoll geben werde. Diese drei Punkte, muss man sich jetzt vor Augen halten, sind eigentlich genau die Kritikpunkte, die man uns vorgeworfen hat, als es um die Steuer-CD ging. Wo ja genau diese Fehler auch gemacht wurden. Erstens, diese Diskussion nicht transparent zu führen. Zweitens, eine Fraktionsmeinung zu produzieren, ohne einen Basisbeschluss dazu zu haben. Und drittens, die Pluralität der Meinungen nicht darzustellen. Ja, man ließ sich aber halt davon nicht abbringen. Der jetzige Stand ist der, beide Pressemitteilungen sind ja textlich angefangen zu erarbeiten. Seitens der Presseabteilung der Fraktion hat man gebeten, jetzt zunächst mal mit dem Verschicken von irgendwelchen Pressemitteilungen zu warten. Wir hatten jetzt schließlich auch gerade die 100-Tage-Pressekonferenz und da muss das nun nicht unbedingt sein, dass man gleichzeitig mit so einer Sache nach draußen geht. Parallel dazu hat, das hat der Daniel versucht, einen Beschluss zu erwirken innerhalb der Fraktion, dass wir überhaupt keine Pressemitteilung zu diesem Thema rausschicken. Diesen Beschluss habe ich mich angeschlossen. Ich persönlich verzichte auf jede Pressemitteilung, weil ich das nicht für sinnvoll halte. Es bleibt aber dabei, dass Olaf dieser Pressemitteilung, dieser Entschluss widersprochen hat. Und ja, das ist der Stand, den wir jetzt zurzeit an diesem Wochenende haben. Und morgen werdet ihr euch nochmal zusammensetzen und drüber sprechen. Das hoffe ich. Es gibt diesbezüglich keinen Termin. Bislang ist nichts diesbezüglich geplant. Die nächste reguläre Fraktionssitzung ist am Dienstag. Ich kann dir nicht sagen, wie der Stand am Montag sein wird. Ja gut, also im Prinzip nichts Genaues kann man jetzt am Sonntag sagen. Und wir müssen im Prinzip abwarten, was morgen bringt, beziehungsweise Dienstag bringt. Also eine ganz klare Stellungnahme von mir dazu. Ich habe eine persönliche Meinung, aus der habe ich keinen Hehl gemacht. Für die habe ich auch sehr viel Schelte bezogen. Das kann ich aber aushalten. Es ist meine persönliche Meinung, die ist gut begründet. Die kann ich auch gerne wiederholen. Das ist aber nicht der Punkt, um den es mir hier geht. Der Punkt ist, dass wir als Fraktion uns zu so einem Thema zurückhalten sollen. Und das gilt auch für alle Fraktionäre, denn ehrlich gesagt, keiner von uns hat ein entsprechendes mediales Feedback oder sowas, was er nicht aus seiner Funktion aus als Mitglied dieser Fraktion hat. Insofern möchte ich da dringend von abraten, dass irgendeiner hier mit seiner persönlichen Meinung, selbst wenn er sie als seine persönliche Meinung kennzeichnet, nach vorne prescht in Form einer Pressemitteilung. Das ist einfach fehl am Platze und da möchte ich dringend von abraten. Wenn das halt eben getan wird, dann wäre es uns wiederum einmal wichtig zu zeigen, dass das keine Fraktionsmeinung ist, dass das nicht der Parteimeinung entspricht, dass es in der Frage Pluralität in der Piratenpartei gibt und. Und das möchte ich uns einfach ersparen. Also nicht wieder eine Pressekonferenz vor dem Fraktionsschild, wo dann zwei Meinungen kundgetan werden, was dann hinterher wieder im Netz und unter den Piraten heftig umstritten wird. Klar, kann ich nachvollziehen. Na, exakt so ist es. Ich finde es einfach furchtbar unglücklich, wie es gelaufen ist. Und ich finde es auch furchtbar unglücklich, dass man scheinbar hier streckenweise, dass manche Mitglieder der Fraktion scheinbar aus diesem Debakel der Steuer-CD Pressemitteilung und der Vorgänge darum irgendwie gar nichts gelernt haben. Das ist traurig. Das macht mich traurig. Ja, mich im Prinzip auch, weil es wirft ein komisches Bild. Ich schließe mich da dem Blogbeitrag von dem Daniel Düngel an, der geschrieben hat, dass man die eigene Meinung doch nicht unbedingt immer mit einer Pressemitteilung raushauen müsste, die dann, ich sag mal, geneigt dazu ist, mit Fraktionsmeinung zu verwechseln. In meinem Fall ist es ja so, dass es sich um einen Blogpost handelt. Die Meinung als solche habe ich ja auf dem Blog kundgetan. Das ist auch eigentlich der richtige Weg, mit persönlichen Meinungen umzugehen, den auf dem persönlichen Blog zu veröffentlichen und dazu Kommentar freizugeben. Eine Pressemitteilung ist dafür kein geeignetes Mittel. Ich gebe zu, dass dadurch, dass ich auch angekündigt habe, eine entsprechende abweichende Pressemitteilung zu machen, ich gewissermaßen dieses Instrument auch benutze. Aber das ist gewissermaßen die Drohkulisse, die ich dir aufgebaut habe, einfach um das zu verhindern, diese andere Pressemitteilung zu verschicken. Auch wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, es wurde ausschließlich über meinen PM-Entwurf diskutiert innerhalb der Twitteria und nicht über den ursprünglichen Entwurf, wo also ein paar Sätze drinstehen, die so katastrophal sind, die möchte ich einfach nicht in irgendeiner Presse lesen. Davon ab hast du gerade was gesagt, was ich sehr interessant fand. Wieso Drohkulisse? Muss man eine Drohkulisse innerhalb der Fraktion aufbauen mittlerweile oder momentan? Ich frage mal ganz so, weil du es gerade so gesagt hast. Wenn sonst nichts hilft. Ich find's auch sehr unbefriedigend, aber diese Anmerkung, die habe ich ja gemacht, die habe ich als allererste schon am Donnerstag gemacht, dass es nicht geht, irgendwie mit so einer Meinung eben nach vorne zu preschen, zu der es keinen Beschluss gibt, zu der es keine Mehrheitslage gibt und so weiter. Gut, da hat man sich bislang nicht von beeindrucken lassen. Das Gegenteil war der Fall. Das Ganze ist dann eben noch weiter ausgeweitet worden, auch auf die Fraktionslisten, die anderen Fraktionslisten das zu posten und so weiter. Ich habe da auch kein Einsehen gespürt bislang. Also auch der Daniel hat das ja nur versucht mit seinem Beschluss, dass man bitte keine Pressemitteilung im Namen der Fraktion in diesem Thema rausgeben möge und auch die Infrastruktur der Piratenfraktion dazu zu benutzen, das quasi zu untersagen an der Stelle, da hat es keine Mehrheit für gegeben. Also was für eine Alternative hätte ich jetzt noch an der Stelle, außer halt zu sagen, okay, wenn ihr das partout wollt, dann rechnet damit, dass auch eine Gegenseite zu Wort kommen möchte in dem Thema. Ja gut, ich denke, das ist macht jetzt klar, wie die momentane Situation ist als kurze Stellungnahme. Ich würde mich freuen, wenn das Ganze vorbei ist oder gelaufen ist im Laufe der nächsten Woche, mich irgendwann mal mit euch, wer auch immer da gerne dran teilnehmen möchte, mal über diese Pressearbeit bei euch zu unterhalten, weil ich finde, das ist höchst interessant und sollte vielleicht dann halt auch mal, es kommt ja immer nur so ein bisschen bruchstückweise rüber, mal aufgearbeitet werden sollte für die Basis, die dann unseren Podcast hört. Ich habe noch einen Punkt zu sagen, den würde ich gerne noch transportieren. Wir schneiden keinen ab, sprich auf. Ich habe mit Ali ein sehr langes Telefonat geführt. Ich kenne Alis Position. Wir haben uns sehr lange unterhalten. Das war mindestens eine Stunde. Wir sind ja auch beides Kölner und sehen uns auch regelmäßig, auch am Montag. Wir haben uns über unsere Positionen ausgetauscht und wir sind trotz aller Differenzen inhaltlich gar nicht so furchtbar weit auseinander. Es gibt eben einfach einen Punkt, in dem ein Dissens zwischen unseren beiden Meinungen besteht. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt irgendwie im Streit wären oder so. Das kann ich schon mal hundertprozentig so sagen. Und der zweite Punkt ist, was Ali nach der Diskussion erlebt hat, teilweise an Bedrohungen. Der ist bedroht worden per E-Mail anonym und per Facebook. Das ist eine Sache, die ich aufs Schärfste verurteile und ablehne. Sowas geht gar nicht. Innerhalb unserer politischen Debatte, da darf man gerne unterschiedlicher Meinung sein, aber man hat sowas zu respektieren. Ich kenne Ali als wirklich engagierten Menschen, der für seine Überzeugungen einsteht und so, und der es ist ein absolut zu respektierender Mensch, seine Meinung ist absolut zu respektieren, und daher verurteile ich jede Form von Bedrohung, die er dazu hören bekommt, aufs Schärfste. Ja, da gibt es, glaube ich, zumindest von mir nichts hinzuzufügen, sondern nur zu unterstreichen. Ja, und ich bedanke mich für diese kurze Stellungnahme. Sehr gerne. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.